Erster ein Lied von Asaf. Gott, fremde Völker sind in dein Land gekommen. Sie haben deinen Tempel schmutzig gemacht. Sie haben Jerusalem zerstört. Zweiter, sie gaben die toten Körper deiner Diener den Vögeln. Wilde Tiere fressen das Fleisch von deinen Leuten. Dritter, sie haben viel Blut um Jerusalem vergossen. Niemand hat die Toten begraben. Vierter, unsere Nachbarn lachen über uns. Alle Menschen um uns herum spotten über uns. Fünfter, Herr, wie lange bist du noch böse auf uns? Brennt dein Zorn wie ein Feuer? Sechster, zeige deinen Zorn den Völkern, die dich nicht kennen. Bestrafe die Länder, die nicht zu dir beten. Siebter, denn sie haben das Volk Israel angegriffen. Sie haben ihr Land kaputt gemacht. Achter, bestrafe uns nicht für die Fehler unserer Vorfahren. Bitte hilf uns schnell, denn wir sind sehr schwach. Neunter, hilf uns, Gott. Du rettest uns. Vergib uns unsere Sünden, damit alle deinen Namen ehren. Zehnter, warum sollen andere Völker fragen, wo ist ihr Gott? Zeige ihnen, dass du den Tod deiner Diener rächst. Elfter, höre auf das Weinen der Gefangenen. Benutze deine Kraft und rette die Menschen, die sterben sollen. Zwölfter, bestrafe unsere Nachbarn siebenmal für ihre bösen Worte. Sie haben schlecht über dich gesprochen, Herr. Dreizehnter, wir sind dein Volk. Wir danken dir für immer. Wir erzählen unseren Kindern, wie groß du bist.